Kundgabe 4691. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.07.1949. Lebensaufgabe des Menschen. Was euch zur Seligkeit verhelfen kann, bringe ich in Anwendung. Denn die geistige Not ist groß, die in eurem Unglauben ihre Ursache hat. Doch ich will, dass ihr Glauben lernet. Ich will, dass ihr alle Zweifel fallen lasset. Ich will, dass es in euch hell werde, dass ihr mich erkennet, dass ihr meine Führung wahrnehmet, dass ihr euch mir anschließet, dass ihr in mir euren Vater sehet, der euch betreut und euer geistiges Wohl fördern will. Es ist eure Lebensaufgabe, zur Erkenntnis eurer uranfänglichen Beschaffenheit, eures Zieles und eurer Bestimmung zu gelangen. Diese Erkenntnis aber könnet ihr nur gewinnen durch den Glauben, ansonsten ihr ewig lichtlos, also unwissend bleibt. Und das rechte Wissen ist nur durch einen Glauben zu gewinnen, der durch die Liebe lebendig wird. Das heißt, glaubet ihr an mich als ein höchst vollkommenes Wesen, dann erwacht in euch auch die Liebe zu mir und ihr suchet euch mir in meinem Urwesen anzugleichen. Also ihr strebet die Vollkommenheit an. Vollkommen aber kann nur der Mensch werden, der gut zu sein sich bestrebt. Also muss er in der Liebe leben. Dadurch wird der Glaube lebendig, das heißt, zu innerster Überzeugung. Nur ein lebendiger Glaube strebt die Verbindung mit mir an, was so viel heißt, als dass der Geistesfunke, der als mein Anteil in der Seele eines jeden Menschen ruht, sich mit dem Vatergeist von Ewigkeit verbindet. Also das Denken des Menschen mir gilt und er nun mit mir spricht, dass er im Geist und in der Wahrheit zu mir betet. Dann wird es Licht in ihm, weil er zugleich mit der gedanklichen Verbindung liebetätig ist, von innen heraus angetrieben durch meinen Geist, der, weil er mein Anteil ist, das den Menschen zu tun heißt, was ich selbst tue, in Liebe wirken. Und Liebe ist der Schlüssel zur Weisheit. Das Licht der Erkenntnis, das in ihm entzündet ist, nimmt an Helligkeit zu. Die Gedanken bewegen sich in der Wahrheit. Von innen heraus wird er nun belehrt von meinem Geist, was so viel sagen will, dass jeder Gedanke in ihm zur innersten Überzeugung wird. Dass er folgerichtig denkt und auch dem Mitmenschen gegenüber sein nun gedanklich gewonnenes Wissen vertreten kann und wird als Wahrheit. Zu diesem Erkennen, zur Wahrheit aus mir, solltet ihr Menschen kommen in der Zeit eures Erdenlebens. Denn dieses Wissen wird euch bestimmen zu einer Lebensführung, die gut, also mir wohlgefällig ist. Dann habt ihr eure Lebensaufgabe erfüllt. Und ihr seid aus dem Stadium der Unkenntnis, zu Beginn der Verkörperung als Mensch, in das Stadium des Erkennens getreten, immer in Verbindung mit mir, der ich nimmermehr ausgeschaltet werden darf, also mit euch zusammenwirken muss, soll euch geistiger Erfolg gesichert sein. Ihr Menschen könnet dieses Ziel erreichen, so ihr nur ernstlich wollet. Und ich helfe einem jeden, weil er allein zu willensschwach ist, dieses Ziel anzustreben. Ich führe ihm Menschen in den Weg, die ihm einen Anstoß geben sollen zu innerer Selbstbetrachtung, auf das nun aus freiem Willen der Prozess einsetzen kann, der aus dem noch toten, kraftlosen Geistwesen ein die Vollendung anstrebendes Geschöpf macht, das in der Verbindung mit mir das höchste Ziel erreichen kann. Ein Kind Gottes zu werden, wie es seine Bestimmung ist. Amen.